Es gab Leute, die kamen da rein und haben gesagt, wir heißen jetzt die Glatzköpfe und fühlten sich unheimlich stark und unheimlich toll. Und dann habe ich gesagt, nee, ihr seid nicht die Glatzköpfe, ihr seid ab jetzt Sturmwehr, weil das sich besser anhört. Sturmwehr lässt sich besser verkaufen. Und dann hatten die, sage ich mal, einen Song, der hieß, wir nennen uns jetzt die Wikinger aus dem Norden. Das war mir nicht brutal genug. Und dann hieß eben die CD, zerschlag deine Ketten. Deutscher zu sein. Der Kampf ums Überleben, so weit sind wir schon. Gebrochene Menschen, gebrochener Stolz, wohin du auch siehst. Oh, zerschlag deine Ketten, sei stolz auf dein Land. Zerschlag deine Ketten, du lässt dich niemals fesseln. Zerschlag deine Ketten, sei stolz auf dein Land. Zerschlag deine Ketten. Deine Kraft und Stärke sind deine Treue und dein Stolz. Für die Ehre und für Deutschland.

treu und fest zu deinen Ideal, vergaß auch nicht, denn wir kommen viele sein. Du lässt dich nicht nehmen, holst nicht mit der Masse, das wird bei dir niemals verzeihen. Du bist nicht lenkbar, du weißt doch, wer du bist. Ein wahrer Patriot, ein Kämpfer, ein Idealist. Auf Knien leben gibt es für dich nicht. Den Widerstand machst du dir zu Pflicht. Aufgabe gibt es nicht. In einer Welt ohne Werte und Scham geht unsere Jugend bald verloren. Die Gesellschaft Augen zu und durch, eine Wut ist spürbar in den kleinsten Poren. Ich hab nur zusehen, der Clou ist deutsch geboren. Du bist einer der Letzten, die sich der Heimat haben verschworen. Du bist nicht denkbar, du weißt doch, wer du bist. Ein wahrer Patriot, ein Kämpfer, ein Idealist. Auf Knien leben gibt es für dich nicht. Den Widerstand machst du dir zu Pflicht. Aufgabe gibt es nicht. Ich wünschte mir so sehr, dass ich aus diesem Traum erwachen. Du warst einer der Besten, ein wahrer Vollkamerad. Ich bin zu früh von uns, verließ unser gemeinsamen Pfad. Ich danke dir für diese schöne Zeit. Wir gingen einen Teil des Weges zu zweit. Ich hoffe, du kannst uns von dort oben sehen. Die Worte und Zeilen hoffentlich verstehen. Ein wahrer Freund in gut und schlechter Zeit. Das Schicksal hat uns plötzlich entzweit. Nur die Besten, nur die Besten sterben jung. Viel zu jung. Viel zu jung. Stark viel zu jung. Nur die Besten sterben. Sühne für alle Zeiten verbannt. Ein Schlag von links und einen von rechts und die Klinge an der Kehle, auch das war dich, deiner Ideale bestehle. Yeah. nie von deinem Weg und Glauben. Denn deine Gedanken werden sie dir niemals rauben. Trotz Lüge! ein Bierchen dort, Brust der Klingt, ich liebe dieses Wort. Saufen bis früh in den Morgen, das vertreibt uns Kummer und auch Sorgen. Wir freuen Spaß, wir wollen Spaß, der Alkohol ist für uns keine Farce. Betrunken sein hier bei uns am Rhein, da tun wir uns gerne einen rein. Dann geht es wieder los in die Schlacht. Oh.